Welche sind die bedeutendsten von Jesus Christus gewirkten Wunder? Die bedeutendsten von Jesus Christus gewirkten Wunder sind außer seiner Auferstehung die Kranken wiedergegebene Gesundheit, das Blinden wiedergegebene Augenlicht, das Tauben wiedergegebene Gehör und das Toten wiedergegebene Leben. Ja, die eindrücklichsten, bedeutendsten Wunder sind diese Wunder, wo schon auch beim Propheten Isaias, glaube ich, vorausgesagt worden ist, was Christus den Jüngern des Johannes als Zeichen gibt. Ja, geht hin, sagt dem Johannes, Kranke werden geheilt, Lahme gehen, Blinde sehen und am Schluss noch sehr wichtig dazu natürlich den Armen wird das Evangelium, die Frohbotschaft verkündet. Ja. Erinnert fast an Bergoglio, ja. Der lehrt halt leider Gottes nicht das Richtige, die schon angeblich für die Armen was tun, aber nur im Sinne der Befreiungstheologie, nicht im Sinne Christi. Also auch nicht alles durcheinander bringen, dieser Hinsicht.